Erster Gott hasst falsche Wagen, aber er freut sich über ehrliches Gewicht. Zweiter, wenn Stolz kommt, dann kommt auch Scham, aber bescheidene Menschen haben Weisheit. Dritter, die Ehrlichkeit führt ehrliche Menschen, aber die schlechten Taten der Unehrlichen zerstören sie. Vierter, am Tag des Gerichts hilft kein Besitz, aber Gerechtigkeit rettet vor dem Tod. Fünfter, die Gerechtigkeit eines unschuldigen Menschen macht seinen Weg sicher, aber der böse Mensch wird durch seine Bosheit scheitern. Sechster, ehrliche Menschen werden durch ihre Gerechtigkeit gerettet, aber unehrliche Menschen werden durch ihre eigene Habgier gefangen. Siebter, wenn ein böser Mensch stirbt, endet seine Hoffnung und seine schlechten Erwartungen sind vorbei. Achter, der gute Mensch wird aus Schwierigkeiten gerettet und der böse Mensch gerät an seine Stelle in Not. Neunter, der böse Mensch bringt seinen Mitmenschen mit seinen Worten ins Verderben, aber die guten Menschen werden durch Weisheit gerettet. Zehnter, die Stadt freut sich über das Glück der guten Menschen und wenn die bösen Menschen sterben, gibt es Jubel. Elfter, durch den guten Einfluss ehrlicher Menschen wird die Stadt aufgebaut, aber durch die Worte böser Menschen wird sie zerstört. Zwölfter, ein dummer Mensch verachtet seinen Mitmenschen, aber ein kluger Mann schweigt still. Dreizehnter, wer schlecht über andere redet, verrät Geheimnisse, aber wer vertrauenswürdig ist, bewahrt sie. Vierzehnter, wenn ein Volk keine gute Führung hat, scheitert es, aber wo viele gute Ratgeber sind, geht es gut. Fünfzehnter, es geht dem schlecht, der für jemand anderen gebürgt hat, aber wer es hasst, für andere zu bürgen, ist in Sicherheit. Sechzehnter, eine freundliche Frau bekommt Ehre, so wie gewalttätige Menschen Reichtum erhalten. Siebzehnter, ein gütiger Mann tut sich selbst Gutes, aber der grausame Mensch schadet sich selbst. Rasse 18. Der böse Mensch bekommt einen falschen Gewinn, aber wer gerecht handelt, erhält echten Lohn. 19. Wer nach Gerechtigkeit strebt, findet das Leben, aber wer dem Bösen folgt, findet den Tod. 20. Gott hasst Menschen mit einem falschen Herzen, aber die aufrichtig leben, gefallen ihm gut. 21. Seid gewiss, der böse Mensch wird nicht ungestraft bleiben, aber die Familie der guten Menschen wird gerettet. 22. Eine schöne Frau, die keine Manieren hat, ist wie ein goldener Ring in der Nase eines Schweins. 23. Die Wünsche der guten Menschen führen zu reinem Glück, aber die Hoffnung der bösen Menschen führt zur Strafe. 24. Manche Menschen geben großzügig und bekommen immer mehr zurück, aber andere sind geizig, auch wo sie geben sollten, und werden trotzdem ärmer. 25. Ein großzügiger Mensch wird reichlich gesegnet, und wer andere reichlich versorgt, wird auch selbst versorgt werden. 26. Wer Getreide hortet, wird von den Leuten verflucht, aber Segen kommt über den, der Getreide verkauft. 27. Wer Gutes tun will, sucht, was gut ist, aber wer Böses plant, dem wird es widerfahren. 28. Wer seinem Reichtum vertraut, wird scheitern, aber die guten Menschen werden gedeihen wie frisches Laub. 29. Wer seinem eigenen Haus schadet, wird nichts besitzen, und der dumme Mensch wird zum Diener des weisen Menschen. 30. Die Taten eines guten Menschen sind eine Quelle des Lebens, und der Weise gewinnt die Herzen der Menschen. 31. Wenn der gute Mensch schon auf der Erde belohnt wird, wie viel mehr werden dann der böse Mensch und der Sünder bestraft?